tell you, in a different style and different pattern. Yo, schlaflose Nächte, nahtlose Texte, Underground Sound mit den Chabos ist Beste. Auf dem Flatscreen, Pablos Geschäfte, Tisch voller Kartons mit Reste, Statusgefechte. Lyrisch bin ich maßlos der Freshste, Schule verpennt, als das Chaos mich weckte. Buchstaben, Munition, Worte meine Waffen, Wack MCs schreien Peace, ich krieg grad so die Krätze. Bisser, für mich ist Graffiti an den Wänden, Hip-Hop, ebenso wie Kiddies auf den Bänken. Im Block hörst du meinen Sound auf dem Hof aus, einem dieser Fenster im Hochhaus. Authentizität macht die Kids in mein Barrio mobil. Fick, was Radio so spielen, ich hab Radiophobie, yo. Mama sagt, mach dein Ding, bleib gesund. Gib dem Bullen keinen Grund, Vater, Stadt ist ein Hund, Punkt. Das hier ist mehr als nur Musik. Mehr als paar krasse Bars und ein Beat. Allergie, Anti-Industrie. Hip-Hop mit Stoff im Hip-Block, mit Block. Vom Westen nach Osten, Köln bis Berlin. Nord, Süd, Hamburg bis Wien. Allergie, Anti-Industrie. Kommt, wenn ihr einen Grund braucht, ihr Spastis. Von Grund auf gelehrt, mach deinen Mund auf im Bassi. Pack den Rum aus, Papa übernimmt jetzt das Funkhaus. Weil im Umlauf nur Quatsch ist. Ihr wollt den roughen Sound, drückt auf die Eins. Alle schön kaufen gehen und der rückt auf die Eins. Qualität öffnet jeden Tür. Doch die Realität schließt ab, wenn die Fans nicht die Läden stürmen. Käufer oder Dieb, das ist eure Musik. Anti-Lügen-Propaganda, scheiß auf deutsche Politik, ja. Die lügen immer wieder, wundert dich das nicht? Hab mich früher, deshalb früher aus dem Unterricht verpisst, ja. Mir wär ne Wanne voller Krokodile lieber. Träne runde Pumpe, Mucke laut und provoziere Spießer. Boxerschnitt und Trainingsjacke, Mucke ähnelt dem Profil. Alles fick in Ehrensache, ich bin mehr als nur MC.